ARD. Die Familie von Dr. Gozzi bestand zunächst aus seiner Mutter, die großen Respekt vor ihm hatte, weil sie sich als Bauernmädchen nicht für würdig hielt, einen Priester zum Sohn zu haben, der zudem noch Doktor war. Sie war hässlich, alt und zänkisch. Der Vater war Schuster und arbeitete den ganzen Tag. Er sprach nie mit jemandem, nicht einmal bei Tisch. Umgänglich wurde er nur an Festtagen, die er mit seinen Freunden in Weinschenken verbrachte. Dann kam er um Mitternacht so betrunken nach Hause, dass er nicht mehr stehen konnte und sang Verse von Tasso. In diesem Zustand konnte er sich nicht entschließen, ins Bett zu gehen und wurde tätlich, wenn man ihn nötigen wollte. Er hatte nur den Witz und Verstand, den ihm der Wein eingab, und zwar in solchem Maße, dass er nüchtern außerstande war, sich um die einfachsten Familienangelegenheiten zu kümmern. Seine Frau sagte, er wäre nie zur Trauung erschienen, hätte man ihn nicht vorsorglich vor dem Kirchgang sehr gut bewirtet. Dr. Gozzi hatte auch eine 13-jährige Schwester namens Bettina. Ein hübsches, lustiges Mädchen, das für ihr Leben gern Romane las. Ihre Eltern schalten sie beständig aus, weil sie sich zu oft am Fenster zeigte, und der Doktor tadelte sie wegen ihrer Lesewut. Dieses Mädchen gefiel mir sofort, ohne dass ich wusste, warum. Sie war es, die nach und nach die ersten Funken jener Leidenschaft in meinem Herzen entfachte, die in meinem späteren Leben vorherrschen sollte. 6 Monate nach meiner Übersiedlung in dieses Haus hatte der Doktor keine Schüler mehr. Sie liefen ihm alle davon, weil er sich nur noch mit mir abgab. Aus diesem Grund entschloss er sich, ein kleines Internat zu eröffnen und junge Schüler in Pension zu nehmen. Doch verstrichen 2 Jahre, bis der Plan verwirklicht werden konnte. In diesen 2 Jahren lehrte er mich alles, was er wusste. Und das war eigentlich nicht allzu viel. Aber es genügte, um mich in alle Wissensgebiete einzuführen. Er brachte mir auch das Geigenspiel bei, eine Kunst, aus der ich bei gegebener Gelegenheit Nutzen ziehen sollte. Dieser Mann, der nichts von einem Philosophen an sich hatte, ließ mich die Logik der Peripatetiker sowie die Kosmographie nach dem alten System des Ptolemäus lernen, über das ich beständig spöttelte, und ihn durch Thesen, gegen die er nichts einzuwenden wusste, in Hitze brachte. Sein Lebenswandel war im Übrigen untadelig, und ohne ein Frömmler zu sein, war er in religiösen Fragen sehr streng. Da für ihn alles durch die Glaubenslehren geklärt war, gab es für sein Denken keine Schwierigkeiten. Er meinte, nichts belaste so sehr wie Ungewissheit, und aus diesem Grunde verwarf er alles Denken, weil es nur zum Zweifel führe. Während der Fastenzeit des Jahres 1736 schrieb ihm meine Mutter, er möge ihr den Gefallen tun, mich für 3 oder 4 Tage nach Venedig zu bringen, weil sie nach Petersburg reisen müsse und mich vor ihrer Abreise gerne noch sehen würde. Diese Einladung machte ihm Kopfzerbrechen, denn er hatte Venedig noch nie gesehen, auch noch nicht in der guten Gesellschaft verkehrt, und er wollte sich doch in nichts eine Blöße geben. Wir fuhren also von Padua ab, und die ganze Familie begleitete uns zum Burchiello. Meine Mutter empfing ihn mit vornehmer Ungezwungenheit. Doch da sie schön wie der helle Tag war, wurde mein Lehrer im Gespräch mit ihr sehr verlegen und wagte nicht, ihr ins Gesicht zu sehen. Ich zog indessen die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf mich. Da sie mich nur als fast blödes Kind gekannt hatten, wunderten sie sich über meine Fortschritte in der kurzen Zeit von nur 2 Jahren. Der Doktor strahlte, als er sah, dass man ihm das ganze Verdienst daran zuschrieb. Das Erste, woran meine Mutter Anstoß nahm, war meine blonde Perücke, die in schreiendem Widerspruch zu meinem braunen Gesicht, zu meinen braunen und meinen schwarzen Augen stand. Der Doktor gab auf die Frage, weshalb er mir nicht meine eigenen Haare lasse, zur Antwort, dank der Perücke könne seine Schwester mich viel leichter sauber halten. Alle lachten, und jemand fragte ihn, ob seine Schwester verheiratet sei. Als ich an seiner Stelle antwortete, Bettina sei das hübscheste Mädchen in unserer Straße und erst 14 Jahre alt, wurde das Gelächter erst recht groß. Meine Mutter sagte zu dem Doktor, sie wolle seiner Schwester ein sehr hübsches Geschenk machen, aber unter der Bedingung, dass sie mich meine eigenen Haare tragen lasse. Er versprach es ihr, ließ sogleich einen Perückenmacher holen, der mir eine Perücke in der Farbe meiner Haare brachte. In Padua sprach mein guter Lehrer 3 oder 4 Monate lang alle Tage und bei jedem Anlass nur von meiner Mutter. Und Bettina schloss sich besonders eng an mich an, seit sie in dem Paket 5 Ellen schwarzen Zindeltaft, sogenannte Glanzseide, sowie 12 Paar Handschuhe gefunden hatte. Sie nahm sich sorgsam meine Haare an, so dass ich in weniger als 6 Monaten schon keine Perücke mehr brauchte. Sie kam jeden Tag, um mich zu kämmen, oft sogar, wenn ich noch im Bett lag, unter dem Vorwand, sie habe keine Zeit zu warten, bis ich angezogen sei. Sie wusch mir Gesicht, Hals und Brust unter kindlichen Liebkosungen, und da ich diese für harmlos halten musste, grollte ich mir, dass sie mich erregten. Da ich 3 Jahre jünger war als sie, meinte ich, ihre Zuneigung müsse ohne Hintergedanken sein, und das machte mich auf meine eigenen Gefühle böse. Wenn sie auf meinem Bett saß und mir sagte, ich würde dick, und wenn sie, um mich davon zu überzeugen, sich mit eigenen Händen dessen vergewisserte, brachte sie mich in höchste Erregung. Ich ließ sie gewähren, aus Angst, sie könne sonst meine Erregbarkeit merken. Sagte sie mir, ich hätte eine zarte Haut, so ließ mich das Kitzeln zusammenzucken. Ich war auf mich selbst böse, weil ich es ihr nicht mit Gleichem zu vergelten wagte, aber zugleich glücklich, dass sie nicht ahnen konnte, wie sehr mich danach verlangte. Nachdem sie mich gewaschen hatte, gab sie mir die zärtlichsten Küsse und nannte mich ihr liebes Kind. Aber trotz meines Verlangens wagte ich nicht, sie zu erwidern. Als sie mich schließlich mit meiner Schüchternheit aufzuziehen begann, fing ich an, sie wieder zu küssen, sogar mit größerem Geschick. Aber ich hörte sofort auf, wenn mich die Lust überkam, weiterzugehen. Dann wandte ich den Kopf zur Seite und tat, als suchte ich etwas. Und sie ging hinaus. Hatte sie mich verlassen, so war ich ganz verzweifelt, weil ich dem Drang meiner Natur nicht gefolgt war und wunderte mich nur, dass Bettina ohne Gefahr für sich selbst alles tun konnte, was sie mit mir trieb, während ich mich nur mit allergrößter Mühe beherrschen konnte, nicht darüber hinauszugehen. Jedes Mal schwor ich mir, mein Verhalten zu ändern. Zu Beginn des Herbstes nahm der Doktor 3 neue Pensionäre auf. Und einer von ihnen, ein 15-jähriger Bursche namens Candiani, schien mir in weniger als 1 Monat schon sehr vertraut mit Bettina zu sein. Diese Beobachtung erweckte in mir ein Gefühl, das ich bis zu diesem Augenblick nicht gekannt hatte und das ich erst einige Jahre später begriff. Es war weder Eifersucht noch Entrüstung, vielmehr eine vornehme Geringschätzung, die mir durchaus berechtigt zu sein schien. Denn da Candiani dumm, grobschlächtig, beschränkt und ungeschliffen war, ein Bauernbursche und mit mir nicht im geringsten zu vergleichen, und da er mir nichts voraus hatte, als dass er älter und körperlich entwickelter war als ich, verdiente er es in meinen Augen nicht, mir vorgezogen zu werden. Meine erwachende Eigenliebe sagte mir, dass ich mehr wert war als er. In mir regte sich ein mit Stolz gemischtes Gefühl der Verachtung, das ich gegen Bettina wandte, die ich unbewusst liebte. Sie merkte es an der Art, wie ich nun ihre Liebkosungen aufnahm, wenn sie an mein Bett kam, um mich zu kämmen. Ich stieß ihre Hände zurück und erwiderte ihre Küsse nicht. Als sie mich eines Tages nach dem Grund meines veränderten Benehmens fragte, und ich ihr keinen angab, sagte sie, wie um mich zu bedauern, ich sei eben auf Candiani eifersüchtig. Diesen Vorwurf empfand ich als demütigende Verleumdung. Ich entgegnete ihr, meines Erachtens sei Candiani ihrer ebenso würdig wie sie seiner Person. Sie ging lächelnd hinaus, doch heckte sie den einzigen Plan aus, mit dem sie sich rächen konnte. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als mich eifersüchtig zu machen. Dazu aber musste sie mich unbedingt zuerst verliebt machen. und das stellte sie folgendermaßen an. Sie kam eines Morgens an mein Bett und brachte mir weiße Strümpfe, die sie selbst gestrickt hatte. Nach dem Frisieren meinte sie, es sei nötig, dass sie mir die Strümpfe selbst anziehe, um etwaige Mängel festzustellen und sich beim nächsten Mal danach richten zu können. Der Doktor war ausgegangen, um die Messe zu lesen. Beim Anprobieren behauptete sie, ich hätte schmutzige Schenkel und machte sich sofort daran, sie mir zu waschen, ohne mich zuvor um Erlaubnis zu fragen. Ich schämte mich, dass sie vielleicht dachte, ich würde mich schämen. Außerdem ahnte ich nicht, dass es kam, wie es kommen musste. Bettina, die auf meinem Bett saß, trieb ihr Reinlichkeitsstreben zu weit. Und ihr Vorwitz bereitete mir eine Wonne, die erst dann aufhörte, als sie unmöglich noch größer werden konnte. Als ich mich beruhigt hatte, suchte ich alle Schuld bei mir und hielt es für meine Pflicht, sie um Verzeihung zu bitten. Bettina hatte das nicht erwartet, überlegte eine kleine Weile und sagte nachsichtig, sie trage allein die Schuld, aber es solle nicht wieder vorkommen. Damit ging sie hinaus und überließ mich meinen Gedanken. Sie waren qualvoll. Es schien mir, als hätte ich sie entehrt, das Vertrauen der Familie missbraucht, das Gesetz der Gastfreundschaft verletzt und den schwersten aller Frevel begangen, einen Frevel, den ich nur dadurch sühnen konnte, dass ich sie heiratete, wenn sie sich überhaupt entschließen konnte, einen so schamlosen Menschen wie mich, der ihrer unwürdig war, zum Gatten zu nehmen. Auf diese Überlegungen folgte finsterste Traurigkeit, die sich mit jedem Tag noch verdüsterte, denn Bettina hatte es gänzlich aufgegeben, zu mir ans Bett zu kommen. In den ersten 8 Tagen schien mir dieser Entschluss, den sie gefasst hatte, nur gerecht, und meine Traurigkeit wäre binnen weniger Tage zur vollkommenen Liebe geworden, hätte nicht ihr Verhalten Candiani gegenüber das Gift der Eifersucht in mein Herz geträufelt, obwohl ich sie nicht im Entferntesten der gleichen Freveltat für schuldig hielt, die sie mit mir begangen hatte. Nach einigem Nachdenken war ich davon überzeugt, dass alles, was sie mit mir gemacht hatte, absichtlich geschehen war, und bildete mir ein, übergroße Reue halte sie davon ab, wieder an mein Bett zu kommen. Und diese Vorstellung schmeichelte mir, denn sie verleitete mich dazu, sie für verliebt zu halten. Von solcherlei Gedanken bedrängt, entschloss ich mich, sie schriftlich zu ermutigen. Ich schrieb ihr also ein kurzes Briefchen und fasste es so ab, dass sie ganz beruhigt sein konnte, falls sie sich für schuldig hielt oder aber bei mir Gefühle argwöhnte, die den Forderungen ihrer Eigenliebe zuwiderliefen. Mein Brief dünkte mich ein Meisterwerk und mehr als ausreichend, um anbetungswürdig zu erscheinen und Candiani auszustechen, der mir wie ein dummer Grobian vorkam, nicht wert, dass ich auch nur einen einzigen Augenblick zwischen ihm und mir schwankte. Eine halbe Stunde später antwortete sie mir mündlich, sie werde am nächsten Morgen an mein Bett kommen. Aber sie kam nicht. Ich war darüber empört. Doch wie staunte ich, als sie mich mittags bei Tisch fragte, ob es mir recht sei, wenn sie mich als Mädchen verkleide, damit ich mit ihr zu einem Ball gehen könnte, der 5 oder 6 Tage später bei unserem Nachbarn, dem Arzt Olivo, stattfinden sollte. Die ganze Tischrunde zollte Beifall und ich willigte ein. Ich sah den Zeitpunkt kommen, da uns eine gegenseitige Rechtfertigung wieder gute Freunde werden ließ, die vor Überraschungen durch die Schwächen der Sinne gefeit waren. Aber da vereitelte ein verhängnisvolles Ereignis dieses Vorhaben und führte zu einer richtigen Tragikomödie. Ein Pate von Dr. Gozzi, ein betagter und wohlhabender Mann, der auf dem Lande wohnte, glaubte sich nach langer Krankheit seinem Ende nahe und schickte ihm einen Wagen mit der Bitte, unverzüglich mit seinem Vater zu ihm zu kommen, um ihm in der Todesstunde beizustehen und seine Seele Gott zu befehlen. Der alte Schuster stärkte sich rasch mit einer Flasche, kleidete sich an und fuhr mit seinem Sohn davon. Als ich sie abreisen sah, wollte ich nicht mehr bis zu der Ballnacht warten und fand eine Gelegenheit, Bettina zu sagen, dass ich die Tür meiner Kammer, die auf die äußere Galerie führte, offen lassen und sie erwarten würde, sobald alle im Bett seien. Sie versprach mir bestimmt zu kommen. Sie schlief zu ebener Erde in einer kleinen Kammer, die eine dünne Wand von dem Raum, in dem ihr Vater schlief, trennte. Da der Doktor abwesend war, schlief ich oben allein in dem großen Zimmer. Die drei Pensionäre hausten in einem geräumigen Zimmer neben dem Keller. Ich hatte also keinerlei Störungen zu befürchten und war voll Freude, dass endlich der ersehnte Zeitpunkt heranrückte. Kaum war ich in meinem Zimmer, verriegelte ich meine Tür und öffnete die andere, die auf die Galerie führte, so dass Bettina sie nur aufzustoßen brauchte, wenn sie kam. Dann löschte ich die Kerze, ohne mich auszuziehen. Man hält solche Situationen, wenn man sie in Romanen liest, für übertrieben. Aber das stimmt nicht. Ich wartete bis Mitternacht, ohne besondere Unruhe. Doch als es 2, 3 und 4 Uhr wurde, ohne dass sie erschien, packte mich der Zorn. Draußen fiel der Schnee in großen Flocken, aber ich verging weniger vor Kälte als vor Wut. Eine Stunde vor Tagesanbruch entschloss ich mich, ohne Schuhe hinunterzugehen, aus Angst, den Hund zu wecken und mich unten auf die Treppe zu setzen, 4 Schritte von der Hoftür entfernt, die unverschlossen hätte sein müssen, wenn Bettina herausgekommen wäre. Ich fand sie verschlossen. Man konnte sie nur von innen schließen. Ich dachte, Bettina sei vielleicht eingeschlafen. Aber um sie zu wecken, hätte ich laut klopfen müssen und der Hund hätte gebellt. Von dieser Tür bis zu der zu ihrer Kammer waren es noch 10 oder 12 Schritte. Von Kummer übermannt und unfähig, mich zu irgendetwas zu entschließen, setzte ich mich auf die unterste Stufe. Als der Morgen zu dämmern begann, entschloss ich mich, erstarrt, steif und zitternd vor Kälte, in mein Zimmer zurückzugehen. Denn wenn mich die Magd auf der Treppe gefunden hätte, so hätte sie geglaubt, ich sei verrückt geworden. Ich erhob mich also, doch im gleichen Augenblick hörte ich innen ein Geräusch. In der sicheren Erwartung, dass Bettina erscheinen werde, ging ich zur Tür. Sie öffnete sich, doch statt Bettina sah ich Candiani vor mir, der mir einen so heftigen Fußtritt in den Bauch gab, dass ich der Länge nach hinfiel und im Schnee versank. Dann verschwand er in dem Zimmer, wo er mit seinen beiden Mitschülern aus Feltre wohnte. Ich sprang geschwind auf, um Bettina zu erwürgen, denn in diesem Augenblick hätte sie nichts vor meiner Wut bewahren können. Aber die Tür war wieder verschlossen. Ich trat heftig mit dem Fuß dagegen, der Hund schlug an, ich hastete in mein Zimmer zurück, schloss mich ein und schlüpfte ins Bett, um mich an Leib und Seele zu erholen, denn ich war völlig am Ende. Betrogen, gedemütigt, misshandelt, in den Augen des glücklichen und triumphierenden Candiani zum Gespött geworden, brütete ich 3 Stunden lang über den finstersten Racheplänen. Sie beide zu vergiften, erschien mir in meinem augenblicklichen Kummer zu milde. Ich fasste den hinterhältigen Plan, spornstreichs aufs Land hinauszufahren und dem Doktor alles zu hinterbringen. Da ich erst 12 Jahre alt war, hatte mein Geist noch nicht die Kaltblütigkeit erlangt, Pläne für eine heroische Rache zu schmieden, wie sie das eingebildete Ehrgefühl ausheckt. In Angelegenheiten dieser Art war ich noch Neuling. In dieser Gemütsverfassung hörte ich vor der Tür zu meiner Kammer die heisere Stimme der Mutter Bettinas, die mich bat, hinunterzukommen, weil ihre Tochter im Sterben liege. Erbost darüber, dass sie sterben könnte, bevor ich sie umbrachte, stand ich auf, ging hinunter und fand sie in furchtbaren Krämpfen im Bett ihres Vaters liegen, umringt von der ganzen Familie. Sie war nur notdürftig gekleidet, warf sich bald nach rechts, bald nach links, bäumte sich auf, krümmte sich, teilte aufs Geradewohl Fußtritte und Faustschläge aus und riss sich mit wütenden Stößen aus den Händen derer los, die sie festhalten wollten. Bei diesem Anblick und noch ganz erfüllt von den Ereignissen dieser Nacht, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Ich verstand noch nicht, was Natur und was Verstellung war und wunderte mich, dass ich so kalten Blutes und durchaus beherrscht zwei Menschen vor mir sah, von denen ich einen umbringen und den anderen entehren wollte. Nach Ablauf einer Stunde schlummerte Bettina ein. Eine Hebamme und der Dr. Olivo kamen in gleichem Augenblick. Die Frau meinte, das seien hysterische Zustände, und der Arzt verordnete völlige Ruhe und kalte Bäder. Ich machte mich insgeheim über beide lustig, sagte aber nichts, denn ich wusste, dass die Krankheit des Mädchens nur von ihren nächtlichen Anstrengungen herrühren konnte, oder aber von der Angst, die sie wegen meines Zusammenstoßes mit Candiani ausgestanden haben musste. Mittags saßen wir der Kälte wegen in der Küche bei Tisch. Da verfiel Bettina aufs Neue in Krämpfe. Alle sprangen ihr sofort bei, nur ich nicht. Ich aß in Ruhe zu Ende. Dann machte ich mich wieder an meine Studien. Zur Abendessenszeit sah ich Bettinas Bett neben dem ihrer Mutter in der Küche stehen und scherte mich nicht darum, ebenso wenig wie um den Lärm, der die ganze Nacht hindurch anhielt, auch nicht um das Durcheinander am nächsten Morgen, als sie wieder von Krämpfen befallen wurde. Gegen Abend kehrte der Doktor mit seinem Vater zurück. Candiani, der meine Rache fürchtete, kam zu mir, um mich nach meinen Absichten zu fragen, nahm aber geschwind Reißaus, als ich mit dem Federmesser in der Hand auf ihn losging. Ich habe nicht einen einzigen Augenblick daran gedacht, dem Doktor die leidige Geschichte zu erzählen. Ein solcher Plan konnte in meinem Kopf nur in der allerersten Wut entstehen. Am nächsten Morgen unterbrach die Mutter des Doktors unseren Unterricht, um ihrem Sohn nach langem Herumreden zu sagen, sie glaube, dass Bettinas Krankheit von einem Zauber herrühre, mit dem eine ihr bekannte Hexe das Mädchen verwünscht habe. Das wäre möglich, liebe Mutter, aber wir dürfen uns nichts einreden. Wer ist diese Hexe? Unsere alte Magd. Ich habe mich gerade vergewissert. Ja, wie denn? Ich habe in die Tür meines Zimmers kreuzweise zwei Besenstiele gestellt, die sie beim Eintreten hätte wegnehmen müssen. Aber bei ihrem Anblick zuckte sie zurück und kam durch die andere Tür herein. Es liegt auf der Hand, dass sie die Besen weggenommen hätte, wenn sie keine Hexe wäre. Ja, das ist nicht so sicher, liebe Mutter. Lass die Frau herkommen. Warum bist du heute Morgen nicht durch die gleiche Tür ins Zimmer gegangen wie immer? Fragte er die Magd. »Ich verstehe nicht, was die Frage soll.« »Hast du an der Tür nicht das Andreaskreuz gesehen?« »Was ist das für ein Kreuz?« »Du stellst dich umsonst um«, sagte die Mutter. »Wo hast du vergangenen Donnerstag geschlafen?« »Bei meiner Nichte. Sie hat ein Kind bekommen.« »Das ist nicht wahr. Zum Sabbat bist du gegangen, denn du bist eine Hexe und du hast meine Tochter behext.« Auf diese Worte hin spuckte er die arme Magd ins Gesicht. Der Doktor sprang hinzu, um seine Mutter festzuhalten, die zu ihrem Stock gegriffen hatte und sie verprügeln wollte. Aber er musste der Magd nachlaufen, die schreiend die Treppe hinunterrannte, um die Nachbarn zu Hilfe zu rufen. Er besänftigte sie mit Geld. Dann zog er seinen priesterlichen Ornat an, um seiner Schwester den Teufel auszutreiben und zu sehen, ob sie wirklich den Bösen im Leib habe. Die Neuheit einer Beschwörung fesselte meine ganze Aufmerksamkeit. Die Anwesenden schienen mir alle entweder verrückt oder schwachsinnig zu sein. Ich konnte mir keine Teufel in Bettinas Leib vorstellen, ohne zu lachen. Als wir an ihr Bett traten, schien sie nach Atem zu ringen, und auch die Bannflüche ihres Bruders brachten ihr keine Erleichterung. Der Arzt Olivo kam hinzu und fragte, ob er störe. Der Doktor antwortete ihm, das tue er keineswegs, wenn er fest im Glauben stehe. Da machte sich der Arzt mit der Bemerkung fort, sein Glaube reiche nur für die Wunder des Evangeliums. Dr. Gozzi ging dann in sein Zimmer zurück. Als ich mit Bettina allein zurückblieb, sagte ich ihr leise ins Ohr, »Fassen Sie Mut, werden Sie gesund, verlassen Sie sich auf meine Verschwiegenheit.« Sie wandte den Kopf zur Seite, ohne zu antworten, aber sie verbrachte den Rest des Tages ohne Krämpfe. Ich glaubte, sie geheilt zu haben. Doch am nächsten Tag befielen die Krämpfe ihr Gehirn. In ihrem Delirium sprach sie griechische und lateinische Wörter, und nun zweifelte niemand mehr an der Art ihrer Krankheit. Ihre Mutter ging fort und kehrte eine Stunde später mit dem berühmtesten Teufelsbeschwörer von Padua zurück, einem überaus hässlichen Kapuziner namens Prospero da Bovolenta. Bei seinem Erscheinen beschimpfte ihn Bettina unter schallendem Gelächter mit den niederträchtigsten Worten. Darüber freuten sich alle Anwesenden, weil ja doch nur der Teufel so unverschämt sein kann, einen Kapuziner derart zu behandeln. Dieser aber begann, als er sich einen Dummkopf, Betrüger und Stinker schimpfen hörte, mit einem kräftigen Kruzifix auf Bettina einzuschlagen und sagte dabei, er verprügele den Teufel. Er hörte erst auf, als sie sich anschickte, ihm einen Nachttopf an den Kopf zu werfen, was ich gar zu gern mit angesehen hätte. »Wenn der, dessen Reden dich ärgern, der Teufel ist«, sagte sie, »dann zahl es ihm mit deinen Worten heim, du Esel. Bin ich es aber, dann hast du Schafskopf, mich gefälligst in Ruhe zu lassen. Und jetzt verschwinde.« Ich sah, wie Dr. Gozzi rot wurde. Wirklich ein außerordentliches und überaus begabtes Mädchen, das den Kapuziner in Verwirrung brachte. Und doch verwunderte sich niemand, weil man alle Worte dem Teufel zuschrieb. Ich begriff nicht, was Bettina damit erreichen wollte. Nachdem der Kapuziner mit uns zu Mittag gegessen und 100 Dummheiten geschwatzt hatte, ging er wieder in Bettinas Zimmer, um der Besessenen seinen Segen zu erteilen. Doch sie warf ihm ein Glas mit einem schwarzen Saft an den Kopf, den ihr der Apotheker geschickt hatte, und Candiani, der neben dem Mönch stand, bekam zu meiner größten Freude seinen Teil ab. Bettina hatte ganz recht, die Gelegenheit auszunutzen, da man alles dem Teufel zuschrieb. Beim Fortgehen sagte Pater Prospero zum Doktor, das Mädchen sei ohne Zweifel besessen, aber man müsse einen anderen Exorzisten holen, da Gott offenbar nicht ihm die Gnade zuteil werden lasse, sie zu erlösen. Am nächsten Morgen war die ganze Familie tief bekümmert, weil der böse Geist, von dem Bettina besessen war, sich jetzt auch ihres Verstandes bemächtigt hatte. Der Doktor sagte mir, ihre wirren Reden enthielten sogar Gotteslästerung, und sie müsse daher besessen sein, denn es sei nicht anzunehmen, dass sie Pater Prospero einfach aus Verrücktheit so übel behandelt hätte. Er entschloss sich, sie Pater Mancia anzuvertrauen, der ein berühmter Exorzist war, ein Jakobiner oder vielmehr Dominikaner, und der im Ruf stand, noch bei keinem besessenen Mädchen versagt zu haben. Gerade als wir am nächsten Tag vom Tisch aufstanden, erschien Pater Mancia. Der Doktor, dem die ganze Familie folgte, führte ihn zum Bett seiner Schwester. Ich selbst war ganz in den Anblick und die Betrachtung des Mönches versunken und wie entrückt. Hier sein Porträt. Er war von hohem, majestätischem Wuchs, ungefähr 30 Jahre alt, seine Haare waren blond, seine Augen blau, sein Gesicht erinnerte an den Apoll von Belvedere, nur mit dem Unterschied, dass weder Triumph noch Anmaßung aus ihm sprachen. Er war blendend weiß gekleidet, seine Blässe ließ die karminroten Lippen noch stärker leuchten, zwischen denen seine schönen Zähne blitzten. Er war weder mager noch dick, und die Traurigkeit seines Gesichts erhöhte dessen Sanftmut. Sein Gang war gemessen, sein Auftreten schüchtern. Das ließ auf größte Bescheidenheit in seinem ganzen Wesen schließen. Als wir eintraten, schlief Bettina, oder tat so, als schliefe sie. Pater Mancia nahm zunächst einen Weihwedel zur Hand und besprengte sie mit Weihwasser. Sie öffnete die Augen, sah den Mönch und schloss sie gleich wieder. Dann hob sie die Lider abermals, sah ihn etwas länger an, legte sich auf den Rücken, bettete ihre Arme bequem und überließ sich mit reizend geneigtem Köpfchen einem Schlaf, an dessen Süße offenbar nichts heranreichte. Der Exorzist zog im Stehen sein Ritual aus der Tasche, sowie die Stola, die er sich umhängte, und schließlich eine Reliquie, die er der Schlafenden auf die Brust legte. Danach bat er uns mit der Miene eines Heiligen, wir sollten alle niederknien und Gott bitten, dass er ihm offenbaren möge, ob die Kranke besessen sei oder ob sie an einer natürlichen Krankheit leide. Das dauerte eine halbe Stunde, während er unablässig mit leiser Stimme las. Bettina rührte sich nicht. Schließlich wurde er es wohl müde, diese Rolle zu spielen und bat den Doktor, ihn unter vier Augen anzuhören. Sie gingen in dessen Zimmer. Doch eine Viertelstunde später kamen sie zurück, aufgeschreckt durch einen heftigen Lachanfall der Verrückten, die ihnen, sobald sie die beiden erblickte, den Rücken zuwandte. Pater Mancia lächelte, tauchte den Weihwedel immer wieder in den Weihwasserkessel, besprengte uns alle freigebig damit und ging. Der Doktor berichtete uns, der Pater werde am nächsten Tag wiederkommen und habe sich anheischig gemacht, sie binnen 3 Stunden zu erretten, falls sie besessen sei. Er könne aber nichts versprechen, wenn sie wahnsinnig sei. Die Mutter meinte, er werde sie bestimmt erretten und dankte Gott, dass er ihr die Gnade habe zuteilwerden lassen, vor ihrem Tode noch einen Heiligen zu sehen. Nichts klang reizender als Bettinas Geplapper am nächsten Tag. Sie begann die tollsten Dinge zu sagen, wie sie nur Dichter ersinnen können, und hörte auch nicht damit auf, als der schöne Exorzist erschien. Er weidete sich eine Viertelstunde lang daran, dann wappnete er sich mit seinem ganzen Arsenal und bat uns, hinauszugehen. Wir gehorchten sofort. Die Tür blieb offen. Aber wer hätte hineinzugehen gewagt? Volle 3 Stunden lang hörten wir nichts. Das Schweigen war bedrückend. Am Mittag rief er uns herein. Bettina lag traurig und ganz ruhig da, während der Mönch seine Sachen zusammenpackte. Beim Fortgehen sagte er, er habe Hoffnung, und bat den Doktor, er möge ihm laufend Nachricht geben. Am nächsten Tag stellte der Arzt Olivo bei Bettina ein heftiges Fieber fest und sagte dem Doktor, sie werde wohl irre reden, aber das komme vom Fieber und keinesfalls von den Teufeln. Bettina lag wirklich den ganzen Tag in Fieberfantasien. Der Doktor, der sich der Ansicht des Arztes angeschlossen hatte, ließ seine Mutter reden und schickte nicht nach dem Jakobiner. Am dritten Tag stieg das Fieber noch höher und Flecken auf der Haut ließen Pocken befürchten, die auch tatsächlich am vierten Tag zum Ausbruch kamen. Man brachte sofort Candiani und die Schüler aus Felter, die noch nicht die Pocken gehabt hatten, anderswo unter. Da ich keinen Anlass hatte, sie zu fürchten, blieb ich allein zurück. Die arme Bettina wurde so schwer von dieser Geißel heimgesucht, dass man am sechsten Tag nirgends an ihrem Körper mehr die Haut sah. Ihre Augen schwollen zu, man musste ihr alle Haare abschneiden und man gab alle Hoffnung auf, als man entdeckte, dass sie auch Mund und Kehle voller Pusteln hatte und es unmöglich war, ein paar Tropfen Honig in ihren Schlund zu träufeln. Man nahm an ihr keine andere Regung mehr wahr als das Atemholen. Ihre Mutter wich nicht von ihrem Bett, und man fand es bewundernswert von mir, als ich meinen Tisch mit meinen Heften neben ihr Bett trug. Das Mädchen bot einen scheußlichen Anblick. Ihr Kopf war um 1/3 dicker geworden, man sah keine Nase mehr daran, und man fürchtete für ihre Augen, falls sie davonkommen sollte. Am ärgsten belästigte mich, obwohl ich es standhaft ertragen wollte, ihr übel riechender Schweiß. Am 9. Tag kam der Pfarrer und erteilte ihr die Absolution und die letzte Ölung und sagte schließlich, er lasse sie in Gottes Hand. Trotz dieses traurigen Anlasses musste ich über die Gespräche zwischen Bettinas Mutter und dem Doktor lachen. Sie wollte wissen, ob der Teufel, von dem Bettina besessen sei, sie noch zu Unsinn verleiten könne und was aus diesem Teufel werde, falls sie sterbe. Denn sie halte ihn nicht für so dumm, dass er in einem so ekelhaften Körper bleiben werde. Sie fragte weiterhin, ob er sich auch der Seele des armen Mädchens bemächtigen könne. Der arme Doktor als Theologe ohne feste Stellung gab auf all diese Fragen Antworten, die nicht einen Funken Vernunft zeigten und die arme Frau immer mehr verwirrten. Am 10. und 11. Tag fürchtete man jeden Augenblick, Bettina zu verlieren. Alle ihre fauligen Pusteln wurden schwarz, eiterten und verpesteten die Luft. Niemand konnte es aushalten, außer mir, weil mir der Zustand des bedauernswerten Geschöpfes in tiefster Seele leid tat. In diesem schauderhaften Zustand flößte sie mir die große Zuneigung ein, die ich ihr nach ihrer Genesung entgegenbrachte. Als am 13. Tag das Fieber gewichen war, begann sie wegen eines unerträglichen Juckreizes unruhig zu werden. Kein Mittel hätte ihn besser zu lindern vermocht, als die eindringlichen Worte, die ich ihr alle Augenblicke wiederholte. »Denken Sie daran, Bettina, dass Sie bald gesund sind. Aber wenn Sie wagen, sich zu kratzen, werden Sie so hässlich sein, dass niemand Sie lieben mag. Kein Arzt auf der ganzen Welt könnte ein besseres Mittel gegen das Jucken für ein Mädchen finden, das weiß, wie schön es war und nun durch eigene Schuld Gefahr läuft, hässlich zu werden, wenn es sich kratzt.« Endlich schlug Bettina ihre schönen Augen wieder auf. Man bettete sie um und brachte sie in ihre Kammer. Ein Geschwür, das sich an ihrem Hals bildete, fesselte sie noch bis Ostern ans Bett. Mich steckte sie mit 8 oder 10 Pusteln an, von denen 3 in meinem Gesicht unauslöschliche Spuren hinterlassen haben. Sie brachten mir Bettinas Achtung ein, denn sie erkannte daran, dass ich allein ihre Zuneigung verdiente. Ihre Haut blieb mit roten Flecken übersät, die erst im Laufe eines Jahres verschwanden. Sie liebte mich in der Folge ohne jede Verstellung, und ich liebte sie ebenfalls, ohne jemals die Blume zu pflücken, die das Schicksal vom Vorurteil unterstützt für die Ehe aufgespart hatte. Doch welch erbärmliche Ehe! 2 Jahre später wurde sie die Frau eines Schusters namens Bigozzo, eines niederträchtigen Spitzbuben, der sie arm und unglücklich machte. Der Doktor, ihr Bruder, musste sich ihrer annehmen. 15 Jahre später nahm er sie mit sich nach Valle San Giorgio, wo er zum Erzpriester ernannt worden war. Als ich ihn vor 18 Jahren besuchte, fand ich Bettina gealtert, krank und dem Tode nahe. Sie verschied vor meinen Augen im Jahre 1776, 24 Stunden nach meiner Ankunft.